der erste Staatsanwalt bei dem Landgericht München. München, den 26.11.1923. An seine Exzellenz Herrn General der Infanterie Ludendorff. Betreff Schreiben des Generalstaatskommissars vom 24.11.1923. Euer Exzellenz, die mir heute übergebene Erklärung vom 25.11.1923, worin Euer Exzellenz Verwahrung gegen den Brief des Generalstaatskommissars vom 24. November einlegen, werde ich dem Herrn Generalstaatskommissar zur Kenntnis bringen. Meinerseits habe ich hierzu Folgendes zu bemerken. Das Schreiben des Herrn Generalstaatskommissars vom 24. November 1923 an Eure Exzellenz berührt das Strafverfahren wegen Hochverrats in keiner Weise. Es steht mit ihm nur im äußeren Zusammenhang und behandelt lediglich Vorgänge, die nach dem 8. 9. November liegen, und zwar von einem außerhalb des Strafverfahrens liegenden Gesichtspunkt, nämlich von dem Gesichtspunkt der Staatssicherheit aus. Ich habe als Strafverfolgungsbehörde deshalb keinen Anlass, zu dem Schreiben des Herrn Generalstaatskommissars und ihrer Verwahrung hingegen Stellung zu nehmen. Aus dem gleichen Grund kann auch die Frage, ob ein Bruch des im Strafverfahren zwischen Eurer Exzellenz und mir durch Ehrenwortabgabe und Haftentlassung geschlossenen Vertrages vorliegt, gar nicht aufgeworfen werden. Gezeichnet Stenglein, erster Staatsanwalt. Zum Schreiben des Generalstaatskommissars vom 24.11.23 und Schreiben des ersten Staatsanwalts vom 26.11.23, München, den 27.11.1923. An den Herrn ersten Staatsanwalt beim Landgericht München I. Ich bestätige den Eingang des Schreibens vom 26.11.23 und stelle fest, dass der im letzten Absatz erwähnte Vertrag auf Weisung des Generalstaatskommissars abgeschlossen ist, dass also dieser Vertrag und das Schreiben des Generalstaatskommissars auch im inneren Zusammenhang stehen. Gezeichnet Ludendorff. Generalstaatskommissar München, den 1.12.1923, BR-Nummer R4073, Maximilianstraße 14. An seine Exzellenz Herrn General der Infanterie Erich Ludendorff. Die von Eurer Exzellenz auf mein Schreiben vom 24.11. an den Staatsanwalt des Landgerichtes München I gerichtete Antwort wurde mir gestern durch das Staatsministerium der Justiz übermittelt. Zu meinem Bedauern entnehme ich dieser Antwort, dass Eure Exzellenz die Rücksicht, die ich dem großen Heerführer zu schulden glaubte, missverstehen. Ich gestatte mir deshalb grundsätzlich zu bemerken, dass meine Zuschrift zu unterscheiden ist von den Maßnahmen, die die Strafverfolgungsbehörde zur Sicherung des Untersuchungszweckes ergreift. Sie stellt vielmehr eine Verfügung dar, die der Generalstaatskommissar zur Bewahrung des Staates vor neuer Beunruhigung und Erschütterung getroffen hat. Ich betone, dass es sich hierbei nicht um den Abschluss eines Vertrages, sondern um die Wahrung der Staatsautorität handelt, die auch vor Eurer Exzellenz nicht Halt machen kann. Ich darf Eure Exzellenz ersuchen, mir bis zum 3. 12 Uhr mittags mitzuteilen, ob Eure Exzellenz meinem Schreiben vom 24.11. zu entsprechen gedenken. Die in Eurer Exzellenz Schreiben vom 25.11. unter Ziffer 4 enthaltene Darstellung ist unzutreffend. Ich möchte daher Eurer Exzellenz dringend raten, Nachrichten aus trüben Quellen nicht kritiklos zu verwerten. Der Generalstaatskommissar, gezeichnet Dr. von Kahr. München, Heilmannstraße 5, Sonntag, 2.12.1923. An den Herrn Ministerpräsidenten des Freistaates Bayern, Herrn von Knilling. Euer Exzellenz überweise ich in der Anlage das Schreiben des Herrn Generalstaatskommissars vom 1.12.23, BR-Nummer R4073, mit Vorgängen. Ich bitte das Bayerische Staatsministerium um Aufhebung der Verfügung des Herrn Generalstaatskommissars vom 24.11. oder um Feststellung, auf welcher staatsrechtlichen Grundlage er eine so einschneidende Willkürverfügung zu treffen vermag, die an und für sich und in ihrer ultimativen Form eine beispiellose Vergewaltigung meiner staatsbürgerlichen Rechte bedeutet. Mit vorzüglicher Hochachtung habe ich die Ehre zu sein Euer Exzellenz, sehr ergebener, gezeichnet Ludendorff. München, den 4.1.1924, Nummer M, PR 1816. An Herrn Justizrat Dr. von Z. Schwitz, hochwohlgeboren in München. Betreff Beschwerde gegen den Generalstaatskommissar. Von Ihren in Vertretung seiner Exzellenz des Herrn Generals der Infanterie von Ludendorff an mich gerichteten Schreiben habe ich dem Generalstaatskommissar Kenntnis gegeben. Weder das Gesamtministerium noch ich sind in der Lage, zu den aufgeworfenen Fragen sachlich Stellung nehmen zu können. Das Gesamtministerium hat, indem es die vollziehende Gewalt auf den Generalstaatskommissar übertragen hat, ihm innerhalb seiner Zuständigkeit volle Verfügungsgewalt eingeräumt und darauf verzichtet, die Maßnahmen, die er zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe und Ordnung zu ergreifen für notwendig findet, in ihren Einzelheiten nachzuprüfen. Das Gesamtministerium oder der Ministerpräsident vermag insoweit auch nicht etwa als Beschwerdeinstanz über den Generalstaatskommissar tätig zu werden. Ich darf Sie bitten, seine Exzellenz, Herrn General der Infanterie von Ludendorff, von dieser Sachlage in Kenntnis zu setzen. Gezeichnet Dr. von Knilling. Fußnote: Das von ist zu streichen. General Erich von Ludendorff trägt mit Stolz den Namen seines Vaters und hat die Erhebung in den erblichen Adelsstand abgelehnt.